So, sie hat also schon an eine Pension gedacht. Eine flinke Dame. Ja, an eine Pension. Sie ist leichtgläubig und hat ein gutes Herz und aus Güte glaubt sie alles und ihr Verstand. Ja, entschuldigen Sie, sagte Sonja und stand wieder auf, um fortzugehen. Erlauben Sie, Sie haben mich nicht zu Ende gehört. Ja, ich habe nicht zu Ende gehört, murmelte Sonja. Also setzen Sie sich. Sonja wurde furchtbar verlegen und setzte sich wieder, jetzt schon zum dritten Mal. Da ich die Lage Ihrer Stiefmutter mit den unglücklichen kleinen Kindern sehe, möchte ich, wie ich schon gesagt habe, mit irgendetwas nach Maßgabe meiner Kräfte behilflich sein, das heißt, nur nach dieser Maßgabe, nicht mehr. Man könnte zum Beispiel eine Sammlung veranstalten oder, sagen wir, eine Verlosung oder etwas in dieser Art, wie es auch stets in ähnlichen Fällen von Angehörigen oder auch Außenstehenden, überhaupt von Menschen, die helfen möchten, veranstaltet wird. Darüber hatte ich die Absicht, mit Ihnen zu reden. Das könnte man tun. Ja, es wäre gut. Gott wird Sie dafür, stammelte Sonja und blickte Pjotr Petrowitsch unverwandt an. Man könnte es aber, darüber können wir nachher. Das heißt, man könnte gleich heute den Anfang machen. Wir wollen uns noch einmal am Abend sehen, es besprechen und sozusagen die Grundlagen festsetzen. Kommen Sie so gegen 7 Uhr zu mir. Ich hoffe, dass Andrei Semjonowitsch auch dabei sein wird, aber hier gibt es einen Punkt, der vorher noch genau erörtert werden muss. Deshalb habe ich Sie, Sofja Semjonowna, auch hierher bemüht. Meine Ansicht geht nämlich dahin, dass man Katharina Iwanowna selbst kein Geld in die Hände geben darf. Das wäre zu riskant. Der Beweis dafür ist das heutige Totenmahl. Ohne eine trockene Rinde Brot für morgen und ohne Stiefel und andere nötige Dinge zu haben, wird heute Rum und Madeira und Kaffee eingekauft. Ich habe es im Vorbeigehen gesehen. Morgen hängt wieder alles bis auf das letzte Stück Brot an Ihnen. Das ist doch unvernünftig. Darum muss die Sammlung nach meiner persönlichen Ansicht so vor sich gehen, dass die unglückliche Witwe von dem Geld nichts erfahren darf und dass zum Beispiel nur Sie allein davon wissen. Ist das nicht richtiger? Ich weiß nicht. Sie wollte nur so gern heute, nur einmal im Leben, sie wollte so gern sein Andenken feiern, ihm die letzte Ehre erweisen. Sie ist sonst sehr klug, aber wie Sie wollen, und ich werde Ihnen sehr, sehr, und werden Ihnen alle sehr, Gott wird Ihnen und die Weisen. Sonja konnte nicht weitersprechen und begann zu weinen.